Es geht zu Ende. Was soll ich tun, Jeremia? Wenn ich es sage, wird man mich mit dem Tode bestrafen. Hat Ebed-Melech Sie nicht aus dem verschlammten Brunnen gezogen? Ich habe Ihnen mein Wort durch Ebed-Melech gegeben, dass ich Sie nicht den Generalen ausliefern werde. Sie haben Ihr Wort schon mehrfach gebrochen, König Zedekia. Sie brauchen diesmal keine Angst zu haben. Wissen Sie noch, wie Sie einmal in der äußersten Not soziale Gesetze erließen, die Sie nachher, als die Gefahr vorüber war, wieder rückgängig gemacht haben? Ja. Die Großbürger hatten mich unter Druck gesetzt. Und diesmal werden Sie dem Druck der Generale erliegen. Ja. Wahrscheinlich ist schon alles zu spät. Nebukadnezar wird eine ehrenvolle Kapitulation nicht mehr annehmen. So werde ich mich mit der Armee zu retten versuchen. Was wollen Sie dann noch von mir? Ein Wort, das mich hoffen lässt, Jeremia. Sie werden am Leben bleiben, König Zedekia. Wirklich? Aber Sie meinen, dass das immer ein Glück sei? Zumindest behält man doch eine Chance. König Zedekia, Sie sind seit je der Wahrheit ausgewichen. Als Politiker musste ich Kompromisse schließen. Das gewährte Ihnen jedes Mal nur einen Aufschub. Wie soll man leben, wenn nicht von Aufschub zu Aufschub? Ja, bis zur Gesamtabrechnung am Schluss. Und wie lautet diese? Nebukadnezar. Sollte dies wirklich das allerletzte Wort Gottes sein? Meinen Sie, dass man mit Gott handeln kann? Wozu hat man Gebete? Um mit Gott einverstanden zu sein. Ich würde mich Gott, aber nicht dem König von Babylon unterwerfen. Hinter dem König von Babel steht Gott. Durch solche Theologie werde ich nur den Generalen in die Arme getrieben. Ich kann es Ihnen nicht leichter machen. Es ist zum Verzweifeln. So verzweifeln Sie doch endlich im Ernst, König Zedekia. Nein, ich werde die Hoffnung nicht aus den Augen verlieren. Hoffnung ist nur jenseits der Verzweiflung zu haben. Erst wenn Ihnen die Augen ausgestochen sind. Was gäbe es dann noch zu sehen? Nicht zu sehen, aber zu hören das Gotteswort. Sagen Sie es doch. Ich habe dich, Zion, seit je geliebt. Das Gotteswort, ja. Ich höre es. Die Kriegsmaschinerie Nebukadnezars, mit der er Zions heilige Mauern sprengt. Die Hammerschläge, mit denen Gott seine geliebte abtrünnige Stadt, das entheiligte Gefäß seiner Gnade, zertrümmert. Sie brauchen es mir nicht zu interpretieren, Jeremia, ich weiß Bescheid. Hören Sie aber auch die Hammerschläge, mit denen er wiederum die Kriegsmaschine Nebukadnezars zerschmettert? Mit denen er das gewaltige Babel zerstößt? Mit denen er die Völker Ägyptens und Babylons, die Edomiter, die Elamiter und die Ammoniter zerstampft? Ist das der einzige Trost, den Sie mir anzubieten haben, wenn mir die Augen ausgestochen sind? König Zedekia, hören Sie nicht die Hammerschläge, mit denen Gott selbst ans Kreuz der Weltgeschichte genagelt wird? Ich hatte mir von Ihnen in dieser Abschiedsstunde ein Wort der Hilfe erhofft, Jeremia. Das war es. Also wissen auch Sie nicht mehr weiter? Ich? Nein. Nur einen ganz unbestimmten winzigen Hinweis bekam ich. Was für einen Hinweis? Es handelt sich um einen Kaufkontrakt. Der lächerliche Grundstückskauf? Ein Acker in Anatot. Ein Totenacker? Ein Acker, auf dem Jahr ein Jahr aus wieder gesät und geerntet wird. Sie hoffen also, nach Anatot zu entkommen? Ich? Ich bleibe in Jerusalem. Überlegen Sie sich's. Ich bleibe. König Zedekia. Ebed-Melech. König Zedekia, es ist soweit. Die Generalität erwartet Sie. Leben Sie wohl, Jeremia. Erlauben Sie, König Zedekia. Was wollen Sie? Die Augen des letzten Königs von Zion küssen. Lassen Sie. Die schmecken nach Salz, Jeremia. Auf dass Sie sehend werden, mein König. Auch das ist zu spät. Die Generale, König Zedekia. Ich komme. Gott behüte Sie. Ebed Melech. Jeremia, warum wollten Sie ihm die Augen küssen? Merkten Sie nicht, Ebed Melech? Die Augen des Königs von Zion sind blind. Was soll das heißen? Ihn wird der Glanz Gottes, der um den König von Babel ist, blenden. Jeremia, wer löst uns das Rätsel, dass Gott erleuchtet, indem er verbrennt? Er opfert sich selber in die Geschichte hinein. Jetzt kommt er über die Stadt. Schon lodern die Brände, die Mauern brechen. Der Babylonier marschiert ein. Kommen Sie. Wohin wollen Sie denn, Jeremia? Führen Sie mich in mein Gefängnis zurück, Ebed Melech. Ich bleibe dem brennenden Zion treu. Es ist die geheimnisvolle Mitte der Welt, weil dort das Leiden Gottes am größten ist.